trifft. Erst bist du Harry Styles, dann wirst du Harald Schmidt. Irgendwann schau ich mich um und die Welt hat sich verändert. Bei manchen geht es schneller, bei anderen braucht es länger. Das gilt nicht nur für Autorinnen von Zauberei-Roman oder Die-Hard-Fans von Bibel, Tora und Koran. Eines Tages werd ich schräg, dann komm ich nicht mehr mit. Heute Morrissey, vielleicht morgen Taylor Swift. Alte Chucks, eigener Chef. Lustiger Spruch auf deinem Baseball-Cap. Komplette Jugend verbracht im IAZ. Aber du kannst nichts dagegen tun. Irgendwann wirst du rechts, so rechts. Aber bitte nimm mir vorher mein Handy weg. So rechts. Oder sag wenigstens, meine Karte wurde gehackt. So rechts. Jeder Kommentar, jeder Take, jeder Strike. So rechts. So rechts. Quellenlose Videos posten im Familienchat. Ah yeah, self-aware. Zeige Haltung, steh für Werte ein. Wald, Kita, Fairtrade, Klima und Gerechtigkeit. Antirassismus, Kinderbuch im Lastenrad. Doch die Gören werden trotzdem in die Klasse reingeklagt. Dann die erste Lärmbeschwerde über die WG im Haus. Das reaktionäre Tief in dir will endlich raus. Du dachtest, du und deine Eltern, ihr seid grundverschieden.